Unsere Welt dreht sich nicht nur um das Gute. In jedem von uns steckt etwas Dunkles. Abgefuckte Arschlöcher. gleich alles rein.